Einen Vorgeschmack dessen, wie die SPD die Arcandor-Pleite zu ihren Gunsten auszuschlachten gedenkt, erlebten die Fernsehzuschauer bereits. Schuld an allem soll CSU-Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg sein, der Insolvenz- und ordnungspolitische Prinzipien über die Interessen der Arcandor-Mitarbeiter und deren Arbeitsplätze stellt. Frank-Walter Steinmeier, Vizekanzler und SPD-Spitzenkandidat. Das Ziel unseres gemeinsamen Bemühens ist, Arbeitsplätze zu sichern und nicht ordnungspolitische Grundsatzdebatten über die Notwendigkeit von Insolvenzen zu führen. SPD-Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee. Wir brauchen keine Aufgabenverteilung in der Bundesregierung derart, dass der eine, der Arbeitsminister, über Beschäftigung spricht und der andere von vornherein über Insolvenzen. Das war bei Opel nicht gut und das ist auch bei Arcandor nicht optimal. Den so Gescholtenen lässt dies kalt, weiß er sich doch in den Meinungsumfragen im Aufwind und wird seit kurzem als die neue Nummer 2 in der Beliebtheitsskala noch vor dem SPD-Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier gehandelt. Ich halte es für völlig unsinnig, auf dem Rücken von Beschäftigten, von Menschen, die Sorgen, die Nöte, auch Hoffnungen haben, jetzt Wahlkampf zu machen. Für die Union repräsentiert der Wirtschaftsminister das ordnungspolitische Gewissen in bester Erhardscher Tradition, das so viele in CDU und CSU, in der Bundesregierung und in ihren Schwesterparteien lange vermisst haben. CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt blies bereits zur Gegenattacke. Die Menschen vertrauen Karl Theodor zu Guttenberg, weil er fest auf dem Boden der sozialen Marktwirtschaft steht. Und sie misstrauen einem SPD-Kanzlerkandidaten, der ganz offensichtlich die Orientierung verloren hat. Von Angriffen auf zu Guttenberg rät der Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa Manfred Güllner der SPD dringend ab. Zu Guttenberg tauge nicht als Feindbild, da er recht positiv bewertet werde, sagte Güllner der Mitteldeutschen Zeitung. Dagegen der SPD-Wahlkampfmanager und Bundesgeschäftsführer Kayo Wasserhöfl in der Berliner Zeitung. Wir werden personalisieren, wir werden zuspitzen und die Unterschiede zwischen der SPD und Schwarz-Gelb deutlich machen. Am kommenden Sonntag ist SPD-Parteitag. Dort will Frank-Walter Steinmeier mit harten Bandagen in den Ring steigen und dem Rat von Altbundeskanzler Gerhard Schröder folgen, indem er die offene Konfrontation mit dem Baron aus Bayern und die ihn stützende Kanzlerin sucht. Am Firmensitz von Arcandor in Essen geht die Suche nach einer Lösung für den insolventen Konzern unterdessen weiter. Zusammen mit Insolvenzexperten überarbeitet das Arcandor-Management seinen Sanierungsplan. Der Plan sieht vor, den Konzern als Ganzes mit seinen drei Säulen Warenhaus, Versandhandel und Touristik zu erhalten. Die Gespräche mit dem Konkurrenten Metro über eine Fusion von Karstadt und Kaufhof seien auf Eis gelegt, teilte ein Arcandor-Sprecher mit. Sollte es eine Möglichkeit geben oder die Entscheidung, in diese Richtung zu marschieren, dann wäre die Metro einer von verschiedenen Partnern, mit denen wir möglicherweise die Gespräche aufnehmen.